It says in James 4:6 that Jakobus Kapitel 4 Vers 6 heißt es: God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. We're going to talk about that tonight. Heute Abend werden wir darüber sprechen. But he gives grace to the humble. Aber er gibt den Demütigen Gnade. And the most humble thing that we can do, das Demütigste, was wir tun können, ist, is come near to God. Dass wir uns einfach uns Gott nahen. And he will come near to you. Sodass er sich uns naht. That story of the prodigal son that Rembrandt so beautifully portrayed. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die Rembrandt so wunderschön da porträtiert hat. Like this younger son, der jüngere Sohn. He wanted his inheritance. Er wollte sein Erbe. And to do that in that culture, und das zu tun in der Kultur damals, was to wish your father dead. War gleichbedeutend, seinem Vater den Tod zu wünschen. The normal response of the father would be to kick the son out of the house. Die normale Reaktion des Vaters wird sein müssen, dass er einfach seinen Sohn mit Fußtritten aus dem Haus befördert. And to disinherit him. Und ihm das Erbe entzieht. But the story that Jesus tells, the father doesn't do that. Aber in der Geschichte, die Jesus erzählt, macht es der Vater nicht. He gives it to him. Er gibt es ihm hin. He goes his way. He wastes it on crazy living. So zieht der junge Sohn dahin. Er verschwendet das Geld in einem verrückten Leben. And then it's all gone. Dann ist es weg. And then he's feeding pigs. Dann füttert er die Schweine. And he's so hungry, he wishes he could eat the pig food. Und er ist so hungrig, er wünschte sich, dass er von einem Schweinefutter essen könnte. And then in Luke chapter 15, verse 17, dann in Lukas Kapitel 15, Vers 17, it says, and he came to his senses. Dann heißt es, er kam zu Sinnen. And this is what we want. We want to come to our senses. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen zu Sinnen kommen. That we have this unbelievable Father in heaven. Dass wir diesen unfassbaren Vater, unglaublichen Vater im Himmel haben. Lord, teach us to pray. Herr, lehre uns zu beten. Okay, when you pray, wenn du betest, pray, our Father. Dann bete, Abba, Vater. Our Father. Abba, Vater. So the Son, he plans this whole repentance when he gets back. Der Sohn, der geht das im Gedanken schon durch, wie er da vor dem Vater Buße tun wird. Can you put that picture of a kid up there? Können wir das Bild nochmal sehen? For a little while. He plans this whole thing to come back. Er hat da diesen Plan, wie er da zurückkommen kann zum Vater. And he rehearses it in his mind. Und er tut es in seinen Gedanken immer wieder wiederholen. I'm going to say this to my father. Das werde ich ihm sagen. Father, I've sinned against you and against heaven. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den and Himmel. I'm not worthy to be called your son. Und ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt Just zu sein. Hire me as a servant. Nimm mich doch an als deinen Sklaven. And he's rehearsing this and he's far off. Und so spricht er das sich im Gedanken vor. Und er ist noch weit entfernt. And the father sees him. Und der Vater sieht ihn. Because the father's waiting. Und der Vater auf Every ihn wartet. Day that he would come home. Jeden Tag hat er gewartet, dass er nach Hause kommen würde. And when he sees him, he begins to run to him. Und im Moment, wo er ihn da sehen kann, läuft er auf ihn zu. He embraces him. Er umschließt ihn, umarmt ihn. He doesn't even give the son time to do this repentance. Er gibt dem Sohn nicht einmal die Zeit, da seine Bußworte zu halten. He tries. Er versucht es. But the fact that he came Aber allein die Tatsache, meant dass er wieder kam, everything to the father. Bedeutete dem Vater alles. The other stuff we'll talk about later. Das andere, darüber werden wir später reden. Maybe that night later after the party, vielleicht spät in der Nacht nach dem Fest. They sat down, vielleicht haben sie sich zusammengesetzt. And the son poured out his heart. Und vielleicht hat da der Sohn sein Herz ausgeschüttet. But this is the picture. Aber hier ist das Bild. This is the picture of our heavenly Father. Da ist das Bild unseres himmlischen Vaters. We are coming to him. Wir kommen zu ihm. And he is enfolding us in his arms. Und er umschließt uns in seinen Armen. And inside of us lives the spirit of our Father. Und in uns drin lebt der Geist unseres Vaters. So we are really his children. Also sind wir wirklich seine Kinder. Now I want you to go back to James. Ich möchte jetzt einmal zurückgehen zum Jakobusbrief. Let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. Wash your hands, you sinners. Säubert euch die Hände, ihr Sünder. And purify your hearts, you double-minded. Und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Kind of strong words. Das sind ziemlich starke Worte. Sometimes we really need strong words. Und manchmal brauchen wir starke Worte. Because there's things that separate us from God. Denn es gibt Dinge, die uns von Gott trennen. Hey, you're eating with the pigs. Hey, du isst mit den Schweinen. Get up and go to your dad. Komm, steh auf. You're living a double life. Du lebst ein Doppelleben. You say Jesus is Lord, but how do you live? Du sagst, Jesus ist Herr, aber wie lebst du? You can't have intimacy these with the Father. So kannst du keine Nähe mit dem Vater erleben. These things. Diese Dinge. They hinder us from coming. Sie hindern uns daran zu kommen. Wash your hands. Wascht eure Hände. What are you doing with your life? Was machst du mit deinem Leben? Let's go to the next verse. Wir gehen zum nächsten Vers. Grieve, mourn and wail. Seid niedergebeugt und trauert und weinet. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Next verse. Nächster Vers. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Come to God. Komm zu Gott. Humble yourself and come to him. Demütige dich und komme zu ihm. And he will lift you up. Und er wird dich erheben. Look at the next verse. It's James 4:10 in a different version. Jakobus 4, Vers 10 in einer anderen Version. When you bow down before the Lord, wenn du dich vor dem Herrn niederbeugst, and admit your dependence on him, und deine Abhängigkeit von ihm eingestehst. The picture we see that Rembrandt painted. Und das ist genau das Bild, was Rembrandt gemalt hat. When you bow down before your father, wenn du da vor deinem Vater dich niederbeugst and admit your dependence on him, und deine Abhängigkeit von ihm einfach eingestehst, he will lift you up, dann wird er dich erheben and give you honor. Und dir Ehre geben. I was going through the Psalms in my quiet time. In meiner stillen Zeit bin ich durch die Psalmen gegangen. And I came across this verse in Psalm 32. Und da ist mir dieser Vers im Psalm 32 unter die Augen gekommen. And it struck me because it was in a different version. Und das hat mich wirklich berührt, weil es in einer anderen Version war. And it brought out a different aspect of Und the verse. Es hat noch einen ganz anderen Aspekt des Verses herausgebracht. Listen to this. Hört mal zu. It's kind of like a paradox, or it's kind of ironical. Es erscheint ein bisschen widersinnig im ersten Moment. It says, therefore, daher, let all the godly confess their rebellion. Lass die Gläubigen einfach ihre Rebellion bekennen. Is it possible? Ist das möglich? That deep inside our hearts there is rebellion. Dass tief in unserem Herzen irgendwo Rebellion liegt. Last Sunday after service, letzten Sonntag nach dem Gottesdienst, in the evening, someone came am Abend to me, kam jemand zu mir, late in the evening, spät am Abend. And they said, can I talk to you? Und die Person sagte nur, kann ich mit dir sprechen? I said, sure. And oh, sicher. He said, look into my eyes. Schau mir in die Augen. Listen to me. Hör mir zu. I want to repent of rebellion. Ich möchte einfach meine Rebellion vor dir bereuen. This is a mature believer. Und das ist ein sehr reifer Gläubiger. I was convicted tonight. Ich bin heute Abend völlig überführt geworden. Like, what is rebellion? Was ist Rebellion? The Lord resists the proud. Der Herr widersteht den Stolzen. Is it possible that as I commune with God, ist das möglich, dass im Moment, wo ich doch Gemeinschaft habe mit Gott, and as I do my godly business, und irgendwie meinen göttlichen Geschäften nachgehe. I do ministry, maybe I work with, vielleicht habe ich einen Dienst. Maybe I go to prison or I go vielleicht gehe ich ins Gefängnis. Or I do something ich arbeite in the church mit Kindern oder habe irgendwie einen anderen Dienst in der Gemeinde. Is it possible that there is rebellion in the heart that goes unchallenged week after week after week after week? Ist das möglich, dass da Rebellion im Herzen ist, die wochenlang einfach nicht herausgefordert wird? We talked about Saul last week in 1 Samuel 15. Wir haben letzte Woche über den Saul gesprochen in 1. Samuel 15. And how he lost his kingdom. Und darüber, wie er sein Königreich verloren because hat. He would not obey the voice of the Lord. Weil er der Stimme des Herrn nicht gehorchen wollte. And in 1 Samuel 15, verse 22. Und im 1. Samuel 15, Vers 22 and 23, und 23. The Lord said, da spricht der Herr. Rebellion is like witchcraft. Rebellion ist wie Hexerei, and Zauberei. Stubbornness is like idolatry. Und Störrigkeit ist wie Götzendienst. And here was this king who was anointed by God. Und da ist dieser König, der gesalbt war von Gott. Who did powerful things in the kingdom of God. Der schon mächtige Dinge im Reich Gottes gewirkt hatte. But deep in the recesses of his heart there was rebellion. Aber tief im Innersten, zurückgezogen in seinem Herzen, war Rebellion. And he lost his kingdom. Und so verlor er sein Königreich. He rejected the word of the Lord. Er wies das Wort Gottes zurück. How many verses do we ignore in the Bible? Wie viele Verse in der Bibel tun wir bewusst ignorieren? In everything give thanks. This is God's will. In allem gib Dank, denn dies ist der Wille Gottes. 1 Thessalonicher 5, Vers 18. It's God's will. Give thanks. Es ist Gottes Wille. Gib Dank. Nein. Husbands, love your wives. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Just like Christ loved the church. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. You don't know my wife. Kennst meine Frau nicht? Didn't say that. Sag das nicht. It didn't say that. Sag das nicht. It just said husbands love your wives. Das steht nicht. Das steht einfach nur ihr Männer liebt eure Frauen. Like Christ loved the church and gave himself for it. Wie Christus seine Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. I don't want to talk about it. Na, darüber lass uns gar nicht sprechen. I'm going. I knew it. Hab's gewusst. I knew I didn't want to come to the service. I knew it. Ich hab's gewusst. Ich wollte gar nicht erst zum Gottesdienst kommen. Ich hab's gewusst. Stop. Don't leave. Hey, nicht gehen. Could that könnte das be classified as rebellion? Als Rebellion klassifiziert werden? Think about it. Denk darüber nach. It's ruining your life. Es ruiniert dein Leben. Wives, submit to your husbands. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. You don't know my husband. Du kennst meinen Mann nicht. Servants, submit to your masters. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter. As though it was the Lord. Als wäre es der Herr. And the Lord will give you a reward. Und der Herr wird euch den Lohn geben. Rejoice. Freut euch. And again I say rejoice. Und wiederum sage ich euch, rejoice freut euch. Evermore. Freut euch umso mehr. There's nothing to rejoice about. Naja, da gibt's nichts, worüber ich mich freuen kann. Wait a minute. Your past is forgiven. Hey, deine Vergangenheit, sie ist vergeben. Presently you have a reason for living. Und in der Gegenwart, du hast einen Sinn, einen Grund fürs Leben. And your home is in heaven. Und dein Zuhause ist im Himmel. And this life is just a vapor. Und dieses Leben ist nur ein Hauch. And God has a plan for us in this life. Und Gott hat einen Plan hier für dieses Leben. And nothing can frustrate that. Und nichts kann dies vergebens machen. Nothing. Nichts. Job chapter 42 verse 1. Hier Kapitel 42 Vers 1. Isaiah 14 27. Jesaja 14 Vers 27. Nothing can frustrate God's purpose. Nichts kann Gottes Plan vergebens machen. And he's working all things to the good. Und er wirkt alle Dinge zum Guten. For those who love him. Für die, die ihn lieben. I like to read it for those who spend time with him. Ich mag es gerne so lesen, für die, die mit ihm Zeit verbringen. I want you to try to find the book of Jonah. Ich möchte, dass ihr mal das Buch Jona findet. Some of you probably won't be able to, but vielleicht einige werden es nicht finden. If you go to Isaiah and then also just keep going past Ezekiel, weiter. You'll hit Daniel and Daniel, then you'll hit Hosea. Keep going and then Daniel, there's a Hosea, little book called Amos, Jonah. Obadiah und dann Jona. Amos and then Obadiah and then Jonah. Der Jonah. A Jonah. Jonah is a perfect example of rebellion hidden in the heart of a godly person. Ist ein perfektes Beispiel für eine Person, wo Rebellion im Herzen verborgen ist. Remember we talked about the cost of discipleship. Erinnert ihr euch an diese Botschaften über die Kosten der Jüngerschaft? What will it cost you to follow Jesus? Was wird es sich kosten, Jesus nachzufolgen? Two things. Zwei Dinge. Your pride. Dein Stolz. And your self-will. Und deine Eigenwilligkeit. Your pride is your unrealistic opinion of how important you are. Stolz ist diese unrealistische Meinung darüber, wie wichtig du bist. Isaiah says. Jesaja sagt. That God says. dass Gott sagt, that the nations are but dust on a scale. Die Nationen sind wie Staub auf einer Waage. And I'm just a little person in that nation. Und ich bin nur eine kleine Person in diesen Nationen. Pride is this unrealistic opinion of how important I am. Stolz ist diese unrealistische Meinung darüber, wer ich bin. And self-will is just, I'm going to do it my way. I don't care. Und Eigenwille ist, ich werde es so machen, wie ich will. Das kümmert mich gar nicht, was andere denken. And in the book of Jonah, und im Buch Jonah, we find this prophet. Da finden wir diesen Propheten. He had preached prosperity earlier. Er hat zuvor Wohlstand verkündigt. Everything's going to go great. The kingdom's going to expand. Alles läuft großartig, das Königreich wird erweitert werden. And everyone said, you're a good prophet. Hey, super Prophet. wir mögen dich mehr davon. And he became popular. Und so wurde er populär. And then the Lord said, now I want you to go to the Ninevites and I want you to preach to them. Und dann sagt aber der Herr, ich möchte, dass du zu den Nineviten hingehst und ich möchte, dass du ihnen predigst. Do you mind if I sit? The Ninevites, die Nineviter, were these people who buried their enemies alive. Waren dieses Volk, das ihre Feinde lebendig begrub. They would skin their enemies alive. Sie haben ihre Feinde lebendig gehäutet. They would lay them out in the sun to burn to death. Haben sie einfach in der Sonne so ausgebreitet, gebunden, damit sie von der Sonne tot versenkt werden. These vicious people. Einfach total bösartige Menschen. And God is sending Jonah to them, and Jonah knows why. Und Gott sendet nur den Jonah zu ihnen hin, und Jonah weiß ganz genau warum. Because God wants to give the Ninevites an opportunity to experience what the younger son experienced. Denn Gott möchte den Ninevitern eine Gelegenheit geben, das zu erleben, was der jüngere Sohn da erlebt hat. Jonah knew that God was merciful. Jonah wusste, dass Gott barmherzig ist. So he runs from God. So rennt er weg von Gott. It says he ran from the presence of God. Er rannte förmlich weg von der Gegenwart Gottes. And he got on a ship to go to Tarshish. So kam er auf dieses Schiff, was nach Tarshish fuhr. And it says that God prepared a storm. Und es heißt, dass Gott einen Sturm da bereitete. And the sailors on the ship, und die Segler auf dem Schiff, flipping out and they were praying to their gods. Die Seeleute, sie flippten förmlich aus und sie beteten zu ihrem Gott. And then they find Jonah sleeping downstairs. Schließlich finden sie den Jonah, wie er da unten einfach schläft. What are you doing? Was machst du da? Pray to your God. Bete doch zu deinem Gott. Who are you? Wer bist du überhaupt? And where do you come from? Wo kommst du her? I'm a Hebrew. Ich bin ein Hebräer. I'm a prophet. Ein Prophet. I'm running from God. Ich laufe vor Gott weg. You're kidding me. Du machst Scherze. Are you kidding me? Machst du Scherze? Do I look like I'm kidding you? Schaue ich so aus, als wenn ich hier and Späße mache? These guys fought the storm and fought the storm. Und diese Männer, sie haben gegen den Sturm angekämpft. And the storm got worse. Und der Sturm wurde immer schlimmer. And they came to him and said, What do we do? Und sie kamen zu ihm und sagten, was sollen wir machen? Just throw me overboard and the storm will stop. Werf mich einfach über Bord und der Sturm wird innehalten. Fighting the storm and fighting the storm. Und weiter versuchen sie, den Sturm zu bekämpfen. I told you. Ich habe es euch doch just gesagt. Throw me overboard. Werf mich über Bord. And then they prayed to God and said, God, forgive us for this, you know, in case this is an innocent man. Und dann beten sie zu Gott, bitte Gott, vergib uns, wenn dies ein unschuldiger Mann ist. One, two, and eins, zwei, drei. And he's gone. Weg ist er. And the storm subsided. Und plötzlich steht sich der Sturm. God prepared a storm. Gott hat diesen Sturm vorbereitet. God prepared a fish. Gott hat auch den Walfisch vorbereitet. And a whale came up and swallowed him. So kam dieser Wal an die Oberfläche und er verschluckte ihn. 3 days and 3 nights, this drei Tage und drei Nächte. With rebellion in his heart is inside the stomach of a whale. Geschah es, dass dieser Prophet mit dieser Rebellion im Herzen da inmitten des Fisches war. And he prays from the belly, from the belly of the whale. Und er betet von inmitten des Wales da. And he says, seaweed is all around my head. Und er sagt, Seetang ist um seinen Kopf geschlungen. You know, Jonah was the kind of person that you almost wish this happened to. Und Jonah war diese Art von Person, der man das fast gewünscht hätte. Habt ihr schon mal so Leute getroffen, die vielleicht so ein bisschen hochnäsig sind, ein bisschen arrogant? And here's Jonah in the belly of the fish. Und da ist Jonah inmitten des Walfisches. He prays and he repents to God. Er betet und er drückt seine Buße gegenüber Gott aus. Finally. Schließlich. And then the fish throws him or pukes him up on the shore. Wirkt der Fisch ihn wieder hervor und er kommt an Land. And in chapter 3, Kapitel 3, it says in verse 1, the word of the Lord came to Jonah the second time. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jonah. And so in verse 3 of chapter 3, Vers 3, Kapitel 3, Jonah obeyed. Da gehorchte Jonah. Obedience always leads to intimacy. Gehorsam führt immer zu dieser innigen Nähe. Disobedience always leads to a what would you call that? Disconnected relationship or a dysfunctional relationship. Führt immer zu einer entfernten Beziehung. So he goes to the city. Dysfunktional. So geht er in diese Stadt. And he preaches these words. 40 more days and Nineveh will be overturned. Er dringt in diese Stadt ein und er predigt diese Worte. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört sein. And the Ninevites believed God. Und die Nineviter glaubten Gott. And this is a true story. Und das ist eine wahre Geschichte. Because Jesus talked about this. Denn Jesus hat ja diese Geschichte and auch erzählt. He was preaching and doing miracles. Und er predigte und er tat Wunder. All through Judea. In ganz Judäa. He said the Ninevites repented and you didn't. Und er sagte den Nineviter, sie haben Buße getan, ihr aber nicht. Look what they do. Schaut mal, was sie taten. Even the king makes a decree. Und selbst der König erließ ein Dekret. And he declared a fast. Und er verkündete ein Fasten. Even for the animals. Selbst für die Tiere. Like this king is fulfilling James chapter 4. Dieser König erfüllt Jakobus Kapitel 4. And this is James 4 is talking about someone who's proud. Und Jakobus 4 spricht von jemandem, der stolz ist. And arrogant. Arrogant. And has rebellion in their heart. Und der Widerspenstigkeit in seinem Herzen trägt. And God says, why do you laugh? Warum lachst du? Fragt Gott. What reason do you have to be joyful? Was für einen Grund hast du, dass du irgendwie fröhlich bist? You should be weeping. Du solltest weinen und trauern. You are proud. I resist you. Ich widerstehe dir. And God resisted Jonah. Und Gott widerstand dem Jonah. God brought a storm. So brachte Gott diesen Sturm. God brought a fish. So brachte Gott diesen Fisch. God brought him to his senses. Gott brachte ihn dann zu Sinnen. Then he goes and preaches. Und dann zieht er los und er predigt. And the whole city repents. Und die ganze Stadt. Sie bekehrt sich. But the amazing thing is in chapter 4. Dann das Erstaunliche aber in Kapitel 4. Verse 1. Vers 1. But Jonah was greatly displeased and became angry. Und es missfiel Jonah sehr und er wurde zornig. He prayed to the Lord. Und er betete zum Herrn. O Lord. Ach Herr. Is this not exactly what I said? War das nicht meine Rede? When I was still at home. Als ich noch in meinem Land war. That is why I was so quick to flee. Deshalb floh ich so schnell nach Tarsis. I knew you are a gracious and compassionate God. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Slow to anger. Langsam zum Zorn. Abounding in love. Und groß und überströmend an Güte. A God who relents from sending calamity. Und ein Gott, jetzt das Unheil gereuen lässt. This was a prophet. Das war ein Prophet. A great prophet. Ein großer Prophet. He was so great that he represents Christ. Er war so groß, dass er ein Bild war für Christus. 3 days and 3 nights in this belly of the earth. Denn er war ja 3 Tage, 3 Nächte im Bauch der Erde. But he's got Christus. Rebellion inside of him. Und doch war Rebellion. And it's almost understandable. Und es ist fast verständlich. These Ninevites butcher people. Diese Nineviter haben Menschen förmlich abgeschlachtet. They don't deserve mercy. Die haben doch keine Barmherzigkeit verdient. Someone would say they're almost as bad as my husband. Die sind fast so schlimm. My husband doesn't deserve mercy. Mein Mann, der verdient keine Barmherzigkeit. My teenager doesn't deserve mercy. mein Teenager, my der verdient keine Barmherzigkeit. Mein Freund, mein Nachbar. And what is happening here? Und was geschieht da? Jonah is filled with pride. Jonah ist voll von Stolz. He is exalting his thoughts above God's thoughts. Er hebt seine Gedanken über die Gedanken Gottes. And he's rebelling against God's will. Und er ist widerspenstig gegen den Willen Gottes. And this is in every one of us to some degree. Und das findet sich auch in jedem Einzelnen von uns in einem gewissen Maß. This morning after service. Heute früh, nach dem Gottesdienst, after everybody was gone, nachdem alle weg waren, someone came to me, kam jemand zu mir and said, I und sagte, want to repent, ich möchte einfach Buße tun of rebellion. Wegen Widerspenstigkeit. I am a rebellious person, ich bin eine rebellierende Person and I ask forgiveness. Und ich bitte um Vergebung. Don't have to ask forgiveness for me, du musst mich nicht um Vergebung bitten, but it may have been against me. Vielleicht war es gegen mich. You can go to God. Du kannst zu Gott gehen. What does it say? Was heißt es da? Obey your leaders. Gehorcht euren Führern. They're going to give an account before God for you. Denn sie werden für euch Rechenschaft vor Gott ablegen. Obey them. Gehorcht ihnen. There's three things you need to watch about leaders. Da gibt es drei Dinge, die ihr bei Leitern ganz genau beachten müsst. That they're teaching the word. Excuse me. That they're teaching the word, dass ihr darauf achtet oder seht, dass sie auch das Wort lehren, that it's accurate, number dass es genau ist. Zwei, that they're not immoral, dass sie nicht irgendwie unzüchtig sind. Number three, und Nummer drei, that they're not greedy, dass sie nicht gierig sind with money, mit Geld. Those three areas. Diese drei Dinge. If they are sinning in those areas, wenn sie in diesen Bereichen sündigen, go find another church. Geht los und findet euch eine andere Gemeinde. But don't mind. Aber can I put this? It's so easy. Es geschieht so leicht. To have an attitude so quick. Irgendwie so ganz schnell irgendwie so eine Einstellung gegen jemanden zu haben. Because you don't know about a situation. Weil du vielleicht eine Situation nicht erkennst. And then suddenly you're minding somebody's business. Und plötzlich beschäftigst du dich mit den Geschäften einer anderen Person, die gehen dich nichts an. Nothing to do with. Und die gehen dich nichts an. And rebellion brews in the heart. Und so fängt da diese Rebellion in deinem Herzen an. It happens to everybody. Es kann jedem passieren. If it could happen to Jonah, wenn es dem Jonah passieren konnte, it will happen to us. Dann wird es auch uns passieren. God resists the proud. Gott widersteht den Stolzen. But he gives, aber er gibt grace to the humble. Dem Demütigen Gnade. Now just to close, um abzuschließen. These Ninevites, diese Nineviter, were so wicked, waren so bösartig. And God granted them repentance. Doch gewährte ihnen Gott die Buße. They humbled themselves. Sie haben sich gedemütigt. The king made a decree. Der König gab diesen Erlass. Nobody eats, not even the animals. Niemand isst, nicht einmal die Tiere. And you know what Jonah did? Und wisst ihr, was der Jonah tat? He sat on the hill. Er saß da auf seinem Hügel. And he counted the days. Und er zählte die Tage runter. He couldn't wait for fire to come down from heaven. Er konnte es gar nicht erwarten, zu sehen, wie das Feuer vom Himmel kam. 36 more days. Noch sechs Tage. Two noch. More days and they're zwei all Tage noch. Barbecued. Barbecue. Tomorrow morning they're Barbecue. Gone. Never again to see a Ninevite. Nie wieder die Ninevita. And nothing happens. Nichts passierte. Nothing. He's like, nichts. I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. They're still alive. Sie leben noch. I knew it. Ich hab's gewusst. I knew it. Ich hab's gewusst. Ich hab's I gewusst. Knew that God. I knew He'd give them mercy. Ich hab gewusst, er gibt mir Barmherzigkeit. I hate God. Ich hasse Gott. Inside. Innen drin. I don't like God. Ich mag Gott nicht. I wonder how many times we say that. Ich frage mich, wie oft wir das sagen. About something we hear. Wenn wir etwas hören. And inside there's this little nook, little hidden place of rebellion. Und in uns drin ist irgendwie so verborgen dieser Platz der Rebellion. God wants to go in and clean it out. Und Gott möchte da hinein und genau das auskratzen. Like a cavity, you know? Wie so ein Zahnzwischenraum. Ein Zahnzwischenraum, so ein kleines Loch im Zahn. Rebellion. Rebellion. Let the godly confess their rebellion. Lass die Göttlichen und die Gläubigen ihre Widerspenstigkeit bekennen. And we will find, und wir werden dann erkennen, the presence of God, the intensity will increase. Dass die Gegenwart Gottes, die Intensität seiner Gegenwart einfach zunehmen wird. Let's just end with these words. Und lass uns mit diesen Worten abschließen. Gott resists, widersteht the proud. Den Stolzen. Think about that for a moment. Denk einen Moment darüber nach. Let's just close our eyes. Lass uns die Augen schließen. And ask the Lord. Und bitten wir den Herrn. God, would you consider me a proud person? Gott, betrachtest du mich als eine stolze Person? Do I honor my parents? Ehre ich meine Eltern? Do I pray for them? Bete ich für sie? Do I pray for the leadership? Bete ich für die Leitung? Or do I talk about them? Oder rede ich nur über sie? Do I pray for my friends? Bete ich für meine Freunde? Or do I mock them? Oder verspotte ich sie? Behind their backs? Hinter ihrem Rücken? Do I worship God? Bete ich Gott an? Or do I live in worry every day? Oder lebe ich einfach jeden Tag nur in meinen Sorgen und Kümmernissen? Am I thankful for people? Bin ich für andere Menschen dankbar? Or am I jealous? Oder eifersüchtig? Lord, we pray tonight. Herr, wir beten heute Abend. Rebellion is like witchcraft. Rebellion ist wie Zauberei. Your word says. Sagt dein Wort. Stubbornness is like idolatry. Störrigkeit ist wie Götzendienst. I pray tonight. Wir beten heute Abend. That you would put your finger on an area in every one of our lives. Dass du deinen Finger auf Bereiche legst in jedem einzelnen von unserem Leben. In the next few minutes. In den nächsten Minuten. That your spirit would speak to us. Dass dein Geist zu uns spricht. And say right there. Und dann sagt genau dort. You live in the fear of men. Da lebst du in der Menschenfurcht. You fear them more than you fear me. Du fürchtest sie mehr als mich. You live in your past. Du lebst in deiner Vergangenheit. You live in the memory of your of all the things you did wrong. In der Erinnerung an all die Dinge, die du verkehrt gemacht hast. You can't forgive. Du kannst nicht vergeben. You can't be kind. Du kannst nicht freundlich sein. You're so easily provoked. Du lässt dich so leicht provozieren. You think evil. Denkst Böses. Lord, put your finger. Herr, lege deinen Finger drauf. Zeig es an. Set us free. Und setz uns frei. We pray tonight. Darum bitten wir dich heute Abend. Through the power of your spirit. Durch die Vollmacht deines Geistes. Let's spend a few minutes in prayer. Verbringen wir ein paar Minuten im Gebet. Like we talked about last week, wie wir auch letzte Woche gesprochen haben. The Holy Spirit said to Philip, der Heilige Geist sagt zu Philipp. Let the Holy Spirit speak to you tonight. Er sprach zum Philippus und so kann er auch heute Abend zu dir sprechen. Let's be set free. Lass uns freigesetzt werden. Let's allow ourselves to be enfolded in our Father's arms. Lassen wir es zu, dass wir von den Armen des Vaters umschlossen werden. Let's weep in his knees. Lasst uns weinen, Tränen in seinem Schoß. Ask him to cleanse us. Und bitten wir ihn, uns zu reinigen. Let's take a few minutes. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit. Jesus said, "Suffer the little children to come unto me." Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Such is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Himmelreich. And unless you humble yourself as a little child. Und wenn du dich nicht demütigst wie ein kleines Kind, you will never see the kingdom of God. Wirst das Reich Gottes nie sehen. Is your pride so important? Ist dein Stolz so wichtig? Pray with me. Bete mit mir. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse away my selfish deeds. Reinige meine selbstsüchtigen Taten. My memories that are bad. All die was ich in meinen Gedanken habe, was so schlecht ist. All of my guilt. Die schlechten Erinnerungen, meine Schuld. Take away my past. Nimm meine Vergangenheit einfach weg. Give me hope in the present. Und gib mir Hoffnung für die Gegenwart. And a home in heaven in the future. Und ein Zuhause im Himmel für meine Zukunft. Say, God, forgive me in Jesus' name. Sprich es einfach aus, leise. Gott, vergib mir in Jesu Namen. Humble yourself before God and he will lift you up. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. If you would like to tonight, wenn ihr das gerne möchtet heute Abend, would you like to bow your knees before God with me? Würdet ihr gemeinsam die Knie beugen vor Gott? Pray for our church. Beten für unsere Gemeinde. That it would be everything that God wants it to be. Dass die Gemeinde wirklich alles ist, was Gott für sie möchte. That when people walk in our midst, dass wenn Menschen in unsere Mitte kommen, they know that God is here. Dass sie wissen, dass Gott da ist. Because our hands are clean. Weil unsere Hände rein sind. Our hearts are pure. Unsere Herzen rein sind. Would you like to get on your knees with me? If not, just take a seat. Wollt ihr mit mir auf die Knie gehen? Wenn nicht, dann setz dich einfach hin. Father in heaven, we humble ourselves before you. Vater im Himmel, wir demütigen uns vor dir. The city is full of so many people who don't know you. Die Stadt ist von so vielen Menschen voll, die dich gar nicht kennen. We are surrounded by thousands and thousands of people who don't know you. Wir sind umgeben von Tausenden und Abertausenden von Menschen, people die dich nicht kennen. Who you are. Menschen, die nicht wissen, wer du bist. We humble ourselves tonight. Wir demütigen uns heute Abend. Father, there's such a desire on the hearts of so many of us. Vater, da ist so ein Wunsch und Verlangen auf den Herzen von jedem einzelnen von uns. So vielen. To see an increase, Lord, of your presence. Einfach einen Zuwachs deiner Gegenwart zu sehen. To see people who are sick be healed. Zu sehen, wie Kranke einfach so geheilt werden. To see miracles like they saw in the early days. Wunder zu sehen, so wie es in den frühen Tagen deiner Gemeinde geschehen ist. We humble ourselves before you. Wir demütigen uns vor dir. Help us to be the individuals that you want us to be. Hilf uns, die Personen im Einzelnen zu sein, Vater. Help us to cast our pride down. Die du uns sein lassen möchtest. Hilf uns einfach, den Stolz niederzuwerfen and submit our will to you. Und unseren Willen dir ganz unterzuordnen. Help us to recognize rebellion. Hilf uns, dass wir Rebellion gleich erkennen. And not be afraid to say, God, heal that right there. Und keine Angst davor haben, zu sagen, Gott, heil das, genau das dort, schau. Touch me, please. Berühre mich. Let's just take a seat and close our eyes for a moment. Setzen uns auf unsere Sessel und schließen wir die Augen für einen Moment. Just close your eyes and schließ deine Augen. Let God love you. Und lass dich von Gott lieben. And if you're in the church tonight, und wenn du heute Abend in der Gemeinde bist and you've been rebellious, und du widerspenstig warst, nobody's looking. Let's all close our eyes. Niemand schaut. Lass uns alle die Augen schließen. Just lift your hand to the Lord. Dann heb deine Hände zum Herrn. Just say, God, I'm right here. Sag Gott, hier bin ich. It's me. Ich bin es. Cleanse me. Reinige mich. Free me. Befreie mich. I pray. Darum bitte ich dich. Lord, you see these hands. Herr, du siehst diese Hände. And no one else does. Niemand anders tut dies. I pray for each one. Vater, ich bitte für jeden Einzelnen. Cleanse them and reinige sie. Lift them up as your word says. Und heb sie. Dein Wort es sagt. Pray for marriages tonight. Wir beten für ihn, Vater. Heal them, Lord. Heile sie. I pray for difficult job situations. Wir beten für schwierige Arbeitssituationen, difficult children, schwierige Kinder, difficult parents, schwierige Eltern, difficult colleagues at work, Kollegen am Arbeitsplatz, difficult mother-in-laws and Schwiegermütter, not just but also son-in-laws, und auch Schwiegersöhne. Lord, we pray tonight for all kinds of problems. Herr, wir beten für alle Arten von Problemen. We give them to you. Wir geben sie dir hin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.